lasst ein Rauschen sein, Räder, stellt euer Brausen ein, alle ihr munteren Waldvögelein, groß und klein, endet eure Melodein. Endet eure Melodein. Durch den Hain, aus und ein, schade heut ein Räumerlein, durch den Hain, aus und ein, schade heut ein Räumerlein, die geliebte Mühlerin ist mein, ist mein. Die geliebte Mühlerin ist mein, ist mein. Mein, mein. Frühling, sind das alle deine Blümelein, Sonne, hast du keinen helleren Schein? Ach, so muss ich ganz allein mit den seligen Worten mein, unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Unverstanden in der weiten Schöpfung sein. Bächlein, lasst ein Rauschen sein, Räder, stellt euer Brausen ein, all ihr munteren Waldvögelein, groß und klein, endet eure Melodein. Endet eure Melodein. Durch den Hain, aus und ein, schalle heut ein Reimerlein, durch den Hain, ein schade heut ein Reimerlein, die geliebte Mühlerin ist meine.